Wenn einer auf dem Riff säße jetzt, dann sähe er mich heimkommen. Aber der Staub flirrt nicht über den Äckern, der Staub liegt klamm in den Furchen. Und ob ich heimkomme, das weiß ich nicht. Ich biege in unsere Straße ein. Jan schnarcht. Auch als ich den Motor abstelle, wacht er nicht auf. Die Vögel legen sich mächtig ins Zeug. Das Fenster vom Zimmer der Kleinen ist weit offen. Kein Lüftchen geht. Die Obstbäume, die Himbeersträucher, der falsche Jasmin, alles steht still. Die Blätter an die fahle Morgenluft genäht. Ich nehme Jan vorsichtig den zweiten Blumenstrauß aus der Hand und steige aus. Nichts. Nur die Vögel jubilieren. Ich hebe das Gartentor an, dass die Angeln nicht quietschen, spüre feucht das Gras unter den Fußsohlen. Ich blicke zu den Küchenfenstern und hinauf zum ersten Stock, immer in der Erwartung, Christinas Gesicht zu sehen. Aber die Fenster reflektieren nur das: Sträucher, Bäume, Himmel. Die Haustür ist abgeschlossen. Ich versuche, den Schlüssel ins Schloss zu bringen, 2-3 Mal drehe und rüttle ich, aber es gelingt mir nicht. So lege ich die Blumen auf die Schwelle, setze mich auf die Schaukel, lege den Kopf in den Nacken. Ich schaue zum Kinderzimmer, schaue in die Kronen der Obstbäume. Unser Haus wie ein Schiff. Aber gerade bin ich nicht mehr an Bord. Ich berge die Nase in der Armbeuge, rieche den Alkohol, der mir aus den Poren dünstet. Dann fällt mir der Feuerlöschteich ein. Ich gehe barfuß die Dorfstraße hinunter, so wie ich es gemacht habe, als wir hier angekommen sind, als alles groß war und voller Möglichkeiten. Manchmal ahne ich jemanden in den Häusern. Die Fenster, die Türen, sperrangelweit offen, so heiß die Tage sind, so lau die Nächte. Es ist derselbe Weg, den ich mit der Kleinen immer nehme. Ich ziehe mich aus, lege die Sachen zusammen, ein kleiner, verlorener Haufen. Einen Moment verweile ich auf dem Betonrand, dann gebe ich mir einen Ruck und erreiche mit den Füßen den Grund. Schlamm quält mir zwischen den Zehen, als ich Richtung Mitte warte. Meine Haut erscheint weiß gegen das Wasser, das sich dunkel um mich schließt. Ich versuche, langsam zu gehen, leise. Die nächsten Häuser stehen ein wenig entfernt. Ich schaue hinüber, erkenne aber niemanden. Es muss 5 Uhr sein, vielleicht 5:30. Mit jedem Schritt werde ich sicherer. Mit jedem Schritt wird es mir gleichgültiger, ob mich jemand sieht. Selbst in der Mitte reicht mir das Wasser nur bis zu den Oberschenkeln. Ich mache mich klein, schiebe die Entengrütze zur Seite. Vor mir die Oberfläche wie ein Spiegel und nur Himmel darin. Ich weiß, dass ich bald Jan wecken gehen muss, damit er seinen Dienst nicht verpasst, aber sonst weiß ich nichts mehr. 3. Es war die letzte Fahrt zur Vorbereitung. Der Rucksack war schwer. In den Kurven kämpfte ich mit dem Gleichgewicht auf Jerzys Moped. Damit du auf andere Gedanken kommst, hatte er gesagt. Eine Woche hatte es gedauert, bis ich keine unkontrollierten Sprünge mehr nach vorn machte oder den Motor abwürgte. Einige Male war ich über den Lenker in den Dreck hinter dem Schulgarten gefallen. Ich lag auf dem Fahrweg, über mir die lichtdurchfluteten Kronen der Linden und fühlte mich großartig. Vielleicht dachte meine Mutter, ich löste Aufgaben mit Vito, vielleicht dachte sie gar nichts. Wenn ich konnte, schlich ich mich zum Schulgarten. Nachmittags tastete die Sonne träge durch die Gebüsche. Cosmea und Astern schwankten im Gegenlicht. Das war meine Zeit, wenn die einen bei den Hausaufgaben saßen und die anderen bei ihren Omas Kakao schlürften. Der Schuppen hatte eine zweite Tür und dahinter einen kleinen, wurmstichigen Raum mit Dingen darin, die nicht für uns Schüler bestimmt waren. Dünger, Unkrautvernichtungsmittel, eine riesige Heckenschere und einige seltsam geformte, rostige Werkzeuge, die wohl seit Jahren niemand mehr benutzt hatte. Dort ließ Jirschi sein Moped für mich. Manchmal lehnte ich die Tür an, dass noch ein Rest Licht durch den Spalt hineinfiel. Ich strich über den Sattel, roch an der Karosse, sog den Benzingeruch ein. Dann manövrierte ich das Moped aus der Tür und schloss ab. Ich schob es zum Dorfausgang. Niemand schien etwas an mir zu finden, und wenn doch, dann hätte ich eine Geschichte parat gehabt, in der Jirji vorkam. Ich schob auch noch die letzte Steigung zum Ortsausgangsschild hoch. Dann setzte ich mich aufs schwarze Kunstleder und rauschte ins Offene. Über mir und um mich fuhr die Landschaft. Mir schienen die Bäume höher, die Felsen schroffer. Die Welt war größer geworden und gleichzeitig war ich ihr auch näher gekommen. Sie schien sich vor mir zu teilen und hinter mir wieder zu schließen, wie Wasser sich schließt um einen herum. Am liebsten kurfte ich durch die Wälder, wenn das Licht staubig durch die Bäume filterte und die Straße ein leuchtender Teppich aus Reflexen war. Mir war, als würde ich auf niedriger Bahn unter den Buchen, Kiefern und Birken fliegen. Jirji hatte mir eingeschärft, nicht zu weit zu fahren, sonst würde die ganze Sache rauskommen, wenn ich irgendwo liegen bliebe. So erkundete ich mein Territorium bis zu seinen imaginären Grenzen. Es war der Umkreis, von wo ich es zu Fuß noch zurückschaffen würde, falls das Benzin alle wäre, ich einen Platten hätte oder den Motor nicht wieder zum Laufen bekäme. Gleich gegenüber der Festung erhob sich ein bewaldeter Rücken, weniger zerklüftet und felsig als die anderen Riffe in der Gegend. Eine Hochfläche, die nur zu den Seiten hin steil abfiel, und dort, in der Flanke zur Festung hin, gab es eine Höhle. Am Anfang dachte ich noch, dass Jirji nichts ahnte von unserer Flucht. Aber ich begriff schnell, wie dumm der Gedanke war, so wie sich Jirji ins Zeug legte für mich. Sein massiver, kahler Schädel tauchte immer dann auf, wenn ich über den Pausenplatz streunte oder auf dem Weg zum Schulgarten war. Jirji war morgens wie abends hochrot. Er wohnte direkt in der Schule. Ein Wächter vor Ort, ein Geist mit einem Zauber an den Hof gebunden, an die Turnhalle und das Rondell mit dem Walnussbaum. Vielleicht wollte er Vito und mir ermöglichen, was er selbst im Sinn hatte. Immer fand er eine Entschuldigung, mir etwas zu überlassen, von dem er sich wohl sicher war, dass ich es brauchte. Ich glaube, ich habe bis zum Ende nicht mit Jirji über unsere Flucht geredet. Er war eingeweiht auf eine stille Art und Weise. Das Räumchen im Schuppen, wo das Moped stets vollgetankt auf mich wartete, wurde zur Übergabestelle. Ich fand alte Decken der Zivilverteidigung dort, zwei Wasserkanister, Kekse aus Militärbeständen und Schokolade. Nach und nach schaffte ich die Dinge in die Höhle. Erst war Vito neidisch gewesen, als ich von dem Moped erzählte, aber dann weihte ich ihn ein. Es war Mitte September, und wenn wir weg wollten, dann mussten wir jetzt gehen, wenn die Nächte noch erträglich waren und die Tage einigermaßen lang. Natürlich würden sie uns irgendwann finden, aber wir wollten allen eins auswischen. Den Lehrern, den Freunden, die wir nicht mehr hatten, den Schwätzern im Dorf, den Bescheidwissern, den Flüsterern ohne Mitleid, die nur ihr Gerede am Leben hielt. Es war ein Montag, als ich das letzte Mal ohne Vito unterwegs war. Die Träger des Rucksacks schnitten mir in die Schulter an. Das Wasser in den beiden Kanistern schwappte hin und her, als ich mich durch die Spurrinnen des Forstwegs kämpfte. Ich ließ das Moped dort, wo ich es immer abgestellt hatte, hinter einem Holzstapel, der seit Jahren vor sich hinzurotten schien. Die letzten Meter führten einen Pfad die Flanke hinauf. 200 Meter, die auch für Vito machbar waren. Die Höhle war nicht tief, 10, 15 Meter vielleicht. Nach hinten senkte sich die Decke zunehmend ab. Die letzten Meter konnte man nur noch kriechend zurücklegen. Der Raum verengte sich, ein dunkler und ewig feuchter Trichter, den kaum ein Wanderer aufsuchte. Die meisten blieben im vorderen Bereich, wo es eine kleine Feuerstelle gab und einige grobe Sitze aus Baumstämmen. Dort war der Boden sandig und trocken, bis dahin kam der Wind und später am Abend auch die Sonne. Ich musste nicht fürchten, dass jemand meine Sachen entdecken würde. Ich hatte sie am dunklen Ende der Höhle deponiert, dort, wo selbst ich nur kriechend hingelangte. Jirji hatte mir eine Taschenlampe geschenkt, Vielleicht, weil er dachte, dass jeder, der weglaufen will, eine Taschenlampe brauchte. Unsere war eine schwere, geriffelte Metallröhre mit einem justierbaren Kollektor vorn, der das Licht scharf bündelte oder breit und gelb in den Raum streute. So hatte ich eine kleine Nische entdeckt zur rechten Seite des Trichters hin. Dort war mein Lager, das ich mit einer Plastikplane ausgekleidet hatte. Ich führte akribisch Buch über alle Dinge, die ich hinterlegte. 4 ungarische Salamis, 4 Stück Käse, 12 Tafeln Armeeschokolade, 12 Packungen Armeekekse und 6 Packungen Knäckebrot. Für die Küche 2 hölzerne Schneidebretter, 2 Tassen, 2 Messer, 2 Gabeln, 2 Löffel, 3 Wischtücher. Dazu hatte ich die zerknickten Zigaretten gelegt, die wir nicht geschafft hatten zu rauchen, als ich Vito in der Schubkarre über die Felder gefahren hatte. Und nun also auch 6 Liter Wasser. Damals wusste ich nicht, wie viel man eigentlich trank am Tag. Ich war erleichtert, als ich erwachte und die Reflexe der Sonne an der Zimmerdecke sah. Ich streckte mich. Mein Zimmer im Morgenlicht war das Gegenteil unserer Höhle, randvoll mit Dunkelheit und Mäusedreck. Ein sonniger Tag machte es einfacher. Ich dachte an Vito und gab mir einen Ruck. Mein Zögern erschien mir kindisch. Heimlich bewunderte ich Vito, obwohl ich ihm das nie gesagt hätte. Wie er, den Mund zu einem blassen Strich gepresst, versuchte Schritt zu halten mit mir, mit uns allen, die wir noch gesund waren. Wie er im Turnunterricht die Kletterstange allein mit der Kraft seiner Arme erklomm. Er war muskulöser geworden, während ich meine jungen Arme behalten hatte. Ich stahl mich hinunter in die Küche. Mein Vater war längst zur Schicht bei der Wismut. Vito und ich hatten beschlossen, normal in die Schule zu gehen und dann nicht mehr nach Hause zu kommen. So hätten wir Vorsprung bis zum Abend. Vorsprung, was für ein Wort. Ich traute mich nicht, meiner Mutter in die Augen zu schauen. Ich griff meine Brotbüchse und machte mich davon. Erst als ich an der Ecke zur Dorfstraße stand, schaute ich zurück. Ich dachte an Mutter, die sicher schon dabei war, das Mittagessen vorzukochen. Ich stellte mir vor, wie leicht ihr die Dinge noch von der Hand gingen, wie sie mit traumwandlerischer Sicherheit schnitt, hackte, bug. Ich hatte nie ein Pflaster in ihren Händen gesehen. Ihre Finger schlank und makellos. Beim Gedanken an Mutters Hände wandte ich mich ab, zog den Ranzen enger und stapfte entschlossen hinüber zu Vito, der an den Torpfosten gelehnt auf mich wartete. So hatten wir es abgemacht. Wir würden ohne Rollstuhl fliehen. Wir würden ihn kappen wie einen Anker und davonrauschen in die Freiheit. Die Stunden in der Schule vergingen schleppend. Ich argwöhnte hinter jeder abrupten Bewegung, dass wir auffliegen würden, dass unser Klassenlehrer uns bloßstellen würde. Er hatte ein Mäusegesicht, nur die Barthaare fehlten. Er fuhr mit dem Zeigestock die unbeschriftete Küstenlinie der DDR ab, hielt auf den Inseln inne. Dann hatten wir den Namen zu notieren. Ich tat mein Bestes. Manchmal schien es mir, dass sich unsere Blicke auffällig oft begegneten, dass seine Mäuseschnauze in meine Richtung zeigte, seine verkniffenen kleinen Äuglein. Als es klingelte, beschlich mich eine vage Angst, dass er mich zu sich rufen würde. Er stand vorn an der Tafel, alle gingen wir an ihm vorbei und legten unser Blatt mit den hastig gekritzelten, durchradierten und wieder hingeschriebenen Inselnamen auf den Stapel, den er schon in der Hand hatte. Ich hielt den Kopf tief gesenkt. Dann dachte ich, wahrscheinlich schöpft er dann erst recht Verdacht. Wobei mir nicht klar war, weshalb er mich verdächtigen sollte. Aber wissen konnte ich das nicht. Ich ließ Vito hinausgehen, reihte mich unter die Letzten, die an der Tafel vorbeisalutierten. Ich grüßte und dachte grimmig daran, was es für ein Wiedersehen gäbe und vor allem wann. Wir liefen mit den anderen die Dorfstraße hinunter, alberten und stießen Steinchen vor uns her. Langsam verlor sich die Meute. Wir grüßten und schlugen die üblichen Wege ein. Zumindest machten wir das alle glauben. Ich hatte Vito eingeschärft, dass er am Ortsausgang Richtung Osten auf mich warten sollte. 200 Meter vom Schild gab es am Feldrand eine große Betoneinfassung, in der im Herbst manchmal die Rüben gesammelt wurden. Dort in den Sträuchern hatte ich Jerzys luftbereiften blauen Handkarren versteckt, auf dem er so allerlei über den Schulhof transportierte. Im Karren sollte Vito sitzen. Auch wenn wir zu zweit auf dem Moped Platz gehabt hätten, traute ich mich nicht, Vito mit auf den Sitz zu nehmen. So gab es Platz genug für seine Stützen und unsere Schulranzen. Am Schulgarten war alles ruhig. Es gab nicht mehr viel zu tun im Herbst. Am Morgen pflückten die kleinen Klassen Himbeeren und Brombeeren oder schnitten Blumen fürs Lehrerzimmer. Jetzt, am Nachmittag, lagen die Beete verlassen. Ich schaute mich um. Dann stieß ich die Tür auf und schlüpfte in den Schuppen. Da stand sie, die grüne Simson. Fast hatte ich gehofft, ich würde den Raum leer vorfinden. Dann wäre alles geplatzt und anders gekommen mit Vito und mir. Vielleicht. Am Lenker hing ein Stoffnetz, und in diesem Netz baumelten zwei Flaschen Bier, die nichts anderes sagten als: Ich weiß Bescheid. Viel Glück. Euer Jerzy. Im Schatten der Betonumfassung klemmte ich den Griff des Handkarrens in den Metallbügel hinter dem Sitz. Ich umwickelte alles mit einem Seil, sodass die Deichsel ein wenig Spiel hatte, aber sich nicht lösen konnte. Wir hatten nur diesen einen Versuch. Ich hatte meine Konstruktion nicht ausprobiert vorher und ich wusste auch nicht, ob wir fortkommen würden, mit dem Gewicht von Vito hinter mir. Wir redeten kaum. Einmal schnauzte ich Vito an, er solle gefälligst ordentlich den Finger auf den Knoten halten. Er tat es, ohne sich zu beschweren. Als mir schien, dass nichts mehr zu verbessern war, trat ich den Motor in Gang und stieg auf. Ich drehte zwei Runden innerhalb der Betonumfassung. Der Handkarren mit seiner Luftbereifung hüpfte leicht über die Kiesel. In den Kurven verschob sich der Griff der Deichsel im Metallbügel hinter dem Sitz, wie ich es mir vorgestellt hatte. »Es funktioniert!« schrie ich Vito zu. »Es funktioniert!« Ich drehte, knatternd und lachend, noch eine Runde, bis ich direkt vor Vito anhielt. Vito legte die Stützen in die Karre, er stolperte, kam einen Moment aus dem Gleichgewicht und lehnte mit dem ganzen Gewicht an mir. So fanden wir uns in einer Art Umarmung, die wir einige Momente nicht lösten. Ich spürte Vitos Schultergürtel, spürte, wie er langsam begann, Mann zu werden. Er löste sich. Ich hob ihn in die Karre, immer besorgt, dass das Moped kippen und Vito im Dreck landen würde. Er machte es sich halbwegs bequem, polsterte die Karre vorn und hinten mit unseren Ranzen aus. Dann war nichts mehr zu tun. Er saß im Anhänger, wie er schon in der Schubkarre gesessen hatte. Ein kleiner König, der wartete, dass wir uns auf die Reise machten. Ich schaute in den Himmel. Warum auch immer. Vielleicht, weil das die Leute in den Filmen so machen, bevor sie sich in eine windige Unternehmung stürzen. Ich saß still und zählte von 10 an abwärts. Es war der Moment des Starts, wenn in Baikonur alles still lag. Die kasachische Steppe dehnte sich endlos. Aus den Kühlkreisen entwich Dampf um die hoch aufgerichtete Rakete. Das Gras flimmerte. Sonst bewegte sich nichts, während jemand in der Kommandozentrale den Countdown zu Ende zählte. Wir allerdings hatten anderes vor. Wir wollten die Kommandozentrale zurücklassen. Wir wollten aus dem Orbit des Dorfs hinaus, wollten nichts mehr empfangen, nichts mehr hören, nichts mehr müssen. Ich merkte, wie Vito ein wenig das Gewicht verlagerte und sprengte die Haltevorrichtung ab. Der Klang des Motors hallte in der Betonumfassung. Mir schien er auch unter dem riesigen blauen Himmel wiederzuhallen, der sich über uns dehnte. Ich gab Gas, drehte so sanft wie möglich auf, und wir schwenkten ein auf unsere Bahn. Ich traute mich nicht zurückzuschauen. Von jetzt an wäre jeder Schlenker, jedes Abkommen fatal. Was für ein Start! Was für eine Mannschaft unter Kommandant Vito! Die Büsche flogen vorbei, die Ackerfurchen verschwommen zu einem hypnotisch wechselnden Muster, als würden wir immer schneller und schneller, obwohl uns mein Vater wohl noch auf seinem Dienstfahrrad hätte einholen können. Ich kniff die Augen zu Schlitzen zusammen und spähte voraus, immer in Erwartung, jemanden zu sehen, jemanden zu erkennen, der uns aufhalten könnte. Ab und an drehte ich den Kopf zur Seite und lauschte in die Landschaft, gefasst darauf, eine Sirene zu hören oder ein Auto, das sich näherte. Nichts dergleichen geschah. »Nicht schlecht! Nicht schlecht!« hörte ich Vito rufen. Vor uns tauchte die lange Silhouette des waldigen Felsriegels auf, in dessen Westseite unsere Höhle lag. Das letzte Mal wechselten wir aus der gleißenden Helle der Felder hinein ins Schattenspiel des Forstweges. So einfach hatte ich es mir nicht vorgestellt. Jeder Handgriff saß. Ich versteckte das Moped hinter dem Holzstoß. Die Sackkarre stellte ich daneben. Ich riss ein paar Zweige ab und deckte alles, so gut es ging, zu. Vito beobachtete mich und flüsterte lächelnd vor sich hin. Ihm war kalt geworden auf der Fahrt. Jetzt stieg ihm das Blut in die Wangen. Er glühte. Hinter unserer Höhle führte eine moosige Rinne auf das fast ebene Plateau. In Heimatkunde hatten wir gelernt, dass es früher Bauern gegeben hatte, die hier oben Felder pflügten und Getreide pflanzten. Ich schob Vito die letzte Steilstufe hinauf. Vor uns dehnte sich ein Meer aus Farn, unterbrochen durch einige lichte, grasige Stellen. Wir hielten uns auf dem Pfad am Rand der Hochfläche. Heute scheint es mir, dass wir ein letztes Mal unsere bröckelnde Kindheit abschritten. Hinter den Kiefern stand rosa der Abenddunst. Wir gingen aneinander gelehnt, aufeinander gestützt. Mir kam Mutter in den Sinn, die beim Brotschneiden schon das eine oder andere Mal aufschauen und sich fragen würde, wo ich denn bliebe. Ich schwieg darüber, wie es auch Vito tat, wenn er ähnliche Gedanken hatte. Wir wollten die Gipfelfläche umrunden, hatten die Größe aber unterschätzt. So schnitten wir die Hälfte ab und tauchten hinein in den Farn, der uns um die Beine floss. Ein kleines Meer aus Grün, das wir teilten, bis wir den Pfad am gegenüberliegenden Rand des Plateaus wieder erreicht hatten. Das Licht nahm zusehends ab. Es waren nicht mehr die weißen Sommerabende mit dem endlosen Gleiten der Dämmerung. Wir mussten nicht mehr fürchten, dass Wanderer kamen oder jemand in unserer Höhle übernachten wollte. So führte ich Vito durch die Rinne wieder hinunter, nahm die Taschenlampe aus meinem Ranzen und kroch zu unseren gemeinsamen Vorräten. Ich richtete unsere Betten für uns, breitete zwei Planen über den Sand und legte die Decken darauf. Dann bereitete ich auf einem Hackstock unser Abendbrot. Ich brachte Knäckebrot, ein Stück Käse und eine Salami aus dem Dunkel hervor. Und plötzlich fiel mir auf, wie durstig ich war. Den ganzen Tag über hatte ich das Trinken vergessen. Auch Vito stürzte gierig drei Becher Wasser hinunter. Dann zog ich die zwei Flaschen Bier aus dem Ranzen. »Gruß von Jirgi«, sagte ich. Und Vito bekam große Augen. »Aber erst mal essen wir.« Davon hatte ich meinen Vater reden gehört, dass man einen Grund brauchte. Vito schmeckte es. Überhaupt schien er mir unbekümmert, als wären wir auf Klassenfahrt. Je dunkler es wurde, desto öfter dachte ich an zu Hause, an meine Mutter, die sicher längst mein Zimmer kontrolliert hatte, ob ich mich nicht zum Scherz ins Haus geschlichen hätte, wie ich es manchmal tat, um mich ins Bett zu legen und zu lesen, ohne dass die Welt etwas wollte von mir. Ich schaute Vito an, wie er zufrieden vor sich hinkaute und die gröberen Stücke Fett der Salami in den Sand spuckte. Ich schaute ihn an und wusste nicht, ob ich Freude empfand oder Mitleid oder fernen Zorn. Wie immer das enden würde mit uns beiden, es wäre meine Schuld. Ich war der Anstifter. Er war der Geplagte, den ich mitgezogen hatte im Sog meiner Hirngespinste von Klettern und Abenteuer. Vito aß mit Appetit Scheibe um Scheibe Salami, während ich die Bierflaschen musterte, die ich vor uns auf einen Holzklotz gestellt hatte. Aus dem Tal klangen die Geräusche der Stadt, die keine ist, herauf. Jetzt war der Moment. Ich zog das Taschenmesser aus der Hose. Es hatte nicht viele Werkzeuge. Trotzdem dauerte es, bis ich den gebogenen Haken fand, den man als Flaschenöffner benutzen konnte. Vorher räumte ich auf. Ich wischte die Schneidebretter ab, sammelte die Schale der Salami ein und beseitigte jedes noch so kleine Schnipsel Papier. Keine Spur sollte von uns bleiben. Die Flaschen zischten leicht, als ich sie aufhebelte. Schaum lief mir über Daumen und Zeigefinger. Ich leckte ihn ab und schluckte die ersten Tropfen dieser merkwürdigen Mischung aus Bitternis und Süße hinunter. Ich half Vito auf. Mit zwei Händen stützten wir uns. In den Freien hielten wir jeder unser Bier. Wir stießen an, wie ich es bei meinem Vater gesehen hatte, wenn seine Kollegen zu Gast waren. »Aufs Abhauen«, sagte ich. »Aufs Abhauen«, rief Vito hinauf in die Kronen. Dann hob er euphorisch seine Flasche in die Luft. Im Spalt zwischen Felsdach und Wald flimmerten die Sterne. Wir setzten uns auf die grob behauenen Sitze, nahmen kleine Schlucke Bier und schauten hinauf, wie wir es so oft vor unserem Block gemacht hatten. Eine ungeheure Leichtigkeit erfasste mich. Ich war in eine Kapsel gestiegen und hatte mich hinaufkatapultiert in die Sterne. Eltern, Lehrer, Freunde, alles seltsame Wesen auf einem seltsamen Planeten, den ich dabei war zu verlassen. Ich war Gagarin, abgefeuert ins All, umnebelt und schwebend. Der Wind ging durch die Kronen und ich hatte tatsächlich das Gefühl zu fliegen, so wie sich die Landschaft bewegte um mich. Vito saß neben mir im Kommandostand, mit leicht geöffnetem Mund, träumend und leise pfeifend. Er war der erste Kosmonaut, der das konnte, pfeifen. Während wir im Kopf die kompliziertesten Berechnungen durchgingen, hörte ich Vitos schwerelose Melodien. Wir hatten die Anziehung aller verlassen. Neben mir saß Kommandant Vito, der durchs All pfiff. Ich war sein Bordingenieur, hatte unsere Expedition tagelang vorbereitet, zusammen mit Mechaniker Jirji, dem Weltraumtechniker im Hausmeisterkittel, der Werkzeuge zur Verfügung hatte, von denen die Russen nur träumen konnten. Die Flasche wurde leichter und leichter in der Hand, und langsam schwenkten wir auf unseren eigenen Planeten ein. Gagarin hatte die Erde nur umrundet. Die Amerikaner waren bis zum Mond gekommen, aber wir hatten es mit unserem Antrieb aus Trotz ins nächste Sonnensystem geschafft. Wir sanken langsam in die Atmosphäre des Planeten, den wir in Besitz nehmen würden. Nicht Flüchtlinge waren wir, Eroberer. Die Wangen glühten mir von der Reibung in der Atmosphäre. Hitze flutete in meinen Körper. Ich wusste, die Kacheln der Landekapsel waren jetzt weißglühend. Ein kleiner Ruck. Ich glitt zu Boden. Vom Aufprall benommen, wickelte mich in die grobe Militärdecke und begann, unseren Planeten in Besitz zu nehmen, im Schlaf.